19 Milliarden kann er schlecht legitimieren. Über 80 Millionen Menschen zu regieren. Wir wissen es am besten, wo Probleme sind. Und wir brauchen keinen Affen, der da